TKKG Junior, Folge 26. Achtung, Fahrraddiebe. Es scheint ein gewöhnlicher Morgen zu sein, als Gabi gut gelaunt das Haus ihrer Eltern verlässt, um gemeinsam mit Karl zur Schule zu radeln. Doch entsetzt stellt sie fest, ihr Fahrrad wurde gestohlen. Über Kommissar Glockner erfahren TKKG, dass aktuell eine Bande ausgefuchster Fahrraddiebe die Millionenstadt unsicher macht, die von der Polizei nur die Fiesen Drei genannt wird. Tim, Karl, Klößchen und Gabi wollen die Fahrraddiebe in eine Falle locken, aber leider durchschauen diese TKKGs Plan und somit ist auch Klößchens Fahrrad weg. Doch so schnell geben sich die Junior-Detektive nicht geschlagen. Sie stellen weitere Ermittlungen an und rücken den fiesen Drei auf die Pelle. Schließlich läuft es auf ein spannendes Großstadtduell hinaus. TKKG gegen die fiesen Drei. TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Dreh. Zusammen sind wir TKKG. Es war ein frühlingshafter Morgen in der Lindenhofallee. Karl Vierstein schob sein Fahrrad auf die Straße, schwang sich drauf und radelte los. Wie fast jeden Morgen war er auf dem Weg zu Gabi, um gemeinsam mit ihr zur Internatsschule zu fahren. Radeln kann so schön sein, wenn die Sonne scheint. Während sich die Autos auf dem Weg in die Innenstadt stauten, radelte Karl auf dem Fahrradweg fröhlich an ihnen vorbei und erreichte bald das Haus der Familie Glockner. Gabi! Guten Morgen, Karl. Guten Morgen, Gabi. Was machst du denn mit dem Fahrrad deiner Mutter? Wolltest du deins nicht gestern von der Inspektion abholen? Ja, hab ich auch. Und heute Nacht wurde es geklaut. Vom Hof. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ich bin total sauer. Ach, das glaub ich dir. So ein Mist. Und was für einer. Hey, jetzt sehe ich auch, dass du was gepostet hast. Ja, ist ein Foto von meinem Fahrrad. Vielleicht entdeckt es ja jemand zufällig irgendwo in der Stadt. Gute Idee. Lass uns losfahren. Wir sind eh schon spät dran. Ja. Als Gabi und Karl an der Internatsschule am Rande der Millionenstadt ankamen, warteten Tim und Klößchen, die beide im Internat wohnten, schon auf sie. Guten Morgen, ihr zwei. Guten Morgen. Wenn ich Gabis Post richtig verstanden habe, war das alles andere als ein guter Morgen, Tim. Ja, ein ziemlich doofer sogar. Hattest du dein Fahrrad denn angeschlossen? Ja, wie immer. Und ich hatte extra gestern noch ein neues Schloss gekauft. Echt? Wo denn? Na, in dem Fahrradladen, wo es durchgecheckt wurde. Das Schloss soll super sicher sein. Tja, der einzige Trost, den ich für dich habe, ist, dass es etwa 300.000 Fahrradbesitzenden in Deutschland genauso geht wie dir, Gabi. Moment! 300.000 Fahrräder wurden heute Nacht gestohlen? Nein, 300.000 Fahrräder pro Jahr natürlich. Krass. Ach so. Also ungefähr. Ganz genau kann man das natürlich nicht sagen. Aber es gibt bei der Polizei ca. 300.000 Anzeigen pro Jahr. Aber weil die Polizei die wenigsten Fahrräder wieder findet und deshalb viele Betroffene auf eine Anzeige verzichten, geht man von einer hohen Dunkelziffer aus. Und rechnet sogar damit, dass um die 600.000 Fahrräder gestohlen werden. Dunkelziffer? Ja. Oh, wie unheimlich. Oh ja, die Dunkelziffern lauern in der Nacht. Und dann packen sie dich von hinten und zwingen dich, mit ihnen zu rechnen. Naja, fast. Die Dunkelziffer ist die geschätzte Anzahl eines bestimmten Verbrechens. Als ob ich das nicht wüsste. In den vergangenen Jahren waren die Diebstähle aber rückläufig. Es wurden also weniger Räder geklaut. Ach, Karl, was du wieder alles weißt. Na ja. Das hilft mir nur leider nicht weiter. Hast du denn Spuren am Tatort gefunden, Gabi? Nicht viele. Das geknackte Schloss hat der Dieb mitgenommen. Aber vor dem Haus hat der Regen von letzter Nacht ein bisschen Erde angeschwemmt. Und dort habe ich Reifenspuren gefunden und fotografiert. Moment. Super. Hier. Aha. Interessant. Von der Reifenstärke her, drei Mountainbikes oder kleine Motorroller. Aber schaut mal, diese drei Spuren laufen ganz parallel. Wo gibt's denn ein dreispuriges Mofa? Könnte ein Mofa mit kleinem Anhänger gewesen sein. Ja. Denn die äußeren Spuren sehen vom Profil her etwas anders aus als die in der Mitte. Na klar, ein Anhänger für das gestohlene Fahrrad. Hallo, Gabi. Hallo, Jungs. Hallo, Tina. Tina. Gabi, ich habe deinen Post gelesen. Und weißt du was? Du hast mein Fahrrad gefunden? Oh. Leider nein. Mein Fahrrad wurde auch geklaut. Oh, nicht was? Dein Ernst. Leider doch. Ich habe das Fahrrad gestern vom Service abgeholt, hab's vor einem Klamottenladen abgestellt und als ich wieder rauskam, war es weg. Oh Mann. Mann. Ja. Fahrraddiebe sind echt das Fieseste auf der Welt. Ja. Sollen sie mal lieber die Luftverpester aus der Millionenstadt wegklauen als die Fahrräder? Ja, aber ein Autodiebstahl ist auch kein Spaß. Ich meine ja nur. War dein Fahrrad denn abgeschlossen, Tina? Ja, das Schloss war ganz neu. Frau Gremse sagte, es sei ein sehr sicheres Schloss. Es muss sich also um einen Vollprofi handeln. Moment, Frau Gremse? Du hast dein Schloss im Fahrradladen Gremse gekauft? Ja, warum? Na, weil ich meins auch dort gekauft habe. Du hattest mir den Laden doch empfohlen. Ah, stimmt ja, ich erinnere mich. Das ist jetzt aber sehr interessant. Wie meinst du das, Klößchen? Na, wenn man einen Fall lösen will, muss man nach Mustern, nach Gesetzmäßigkeiten oder sich wiederholenden Schemata suchen. Stimmt. Und hier ist Frau Gremse das Element, das bei beiden Fahrraddiebstählen vorkommt. Stimmt. Klößchen, gut kombiniert. Ja. Hattest du heute Morgen die doppelte Portion Schokomüsli? In der Regel halte ich mich einfach zurück, damit ihr auch mal Erfolgserlebnisse bei den Ermittlungen habt. Oh. So. Danke für deine Großzügigkeit, Klößchen. Kein Problem. Ich denke, wir sollten Frau Gremse auf jeden Fall mal einen Besuch abstatten und ihr davon erzählen. Ja. Ja, aber erstmal müssen wir leider der Schule einen Besuch abstatten und uns anhören, was die Lehrer uns zu erzählen haben. Oh, ja, das stimmt. Gleich nach der Schule radelten Tim, Karl, Gabi und Klößchen in die Millionenstadt. Erst holte Gabi ihren Cockerspaniel Oscar von zu Hause ab, dann fuhren sie zum Fahrradladen Gremse. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich ein Jugendtreff und genau davor warteten Karl, Gabi und Klößchen, denn Tim wollte den Fahrradladen erstmal alleine unter die Lupe nehmen. Sitz, Oscar. Gut. Und jetzt die Pfote. Sehr gut. Und jetzt mach Platz. Ja. Süß. Super. Und Rolle. Oskar, Rolle. Rolle. Das üben wir noch. Wo bleibt Tim so lange? Wir wollten doch gleich noch ein Eis essen. Zu deinem Eis kommst du schon noch, Klößchen. Vorfreude ist doch die schönste Freude, oder? Grundsätzlich ja. Aber Süßigkeiten sind von dieser Regel grundsätzlich ausgenommen. Hey, da kommt er. Und Tim, was hast du rausgefunden? So einiges. Auf jeden Fall war es richtig, mich erstmal alleine umzusehen. Warum? Damit dein Gesicht für deinen Auftritt bei Frau Gremse gleich unverbraucht ist. Unverbraucht? Hä? Wie kann denn ein Gesicht verbraucht sein? Und was für ein Auftritt? Passt auf, ich erklär's euch. Ich habe mich eben bei den Fahrradschlössern umgesehen. Und mir ist klar geworden, dass wir gar keinen Schlossknack-Profi suchen. Denn mit dem passenden Schlüssel kann jeder Idiot ein Schloss öffnen. Oh. Verstehe ich nicht. Der Schlüssel zu meinem Schloss ist doch hier an meinem Schlüsselbund. Ja, aber nicht der Ersatzschlüssel. Ersatzschlüssel? Aber es gibt keinen Ersatzschlüssel. Ganz genau. Bei allen Schlössern da drin fehlt der Ersatzschlüssel. Fahrradschlösser werden aber immer mit Ersatzschlüssel verkauft. Genau. Das heißt, jemand hat alle Ersatzschlüssel verschwinden lassen. Und du verdächtigst Frau Gremse? Naja, zumindest kennt sie deine Adresse, weil du ja dein Fahrrad bei der Inspektion hattest und bestimmt eine Rechnungsadresse angegeben hast. Ja, stimmt. Du meinst, Frau Gremse selbst ist die Fahrraddiebin? Theoretisch denkbar. Okay, theoretisch, Karl. Aber praktisch? Naja, Frau Gremse lebt unter anderem vom Verkauf von Fahrrädern. Und wenn ab und zu eins abhanden kommt... Kauft man ein neues, genau. Aber ja. Frau Gremse ist total nett. Ja, nett oder nicht. Wir machen den Test. Eben. Klößchen, du hast doch seit neuestem GPS-Tracking an deinem Fahrrad, oder? Ja, das ist voll cool. In meinem Rücklicht ist ein GPS-Sender versteckt. Und auf einer App kann ich immer sehen, wo mein Fahrrad gerade ist. Also, ich erinnere mich ja manchmal nicht so, wo ich das Fahrrad abgestellt habe. Na, egal. Und dann leuchtet so ein roter Punkt auf einer Landkarte. Sehr gut. Kannst du Geld von deinem Schülerkonto abheben? Was? Wieso? Naja, du brauchst doch ein neues Schloss, oder? Aber... ich hab doch eins. Klößchen. Oh, ach so. Guten Morgen, Herr Sauerlich. Na klar. Aber... Dein Eis kann warten, Klößchen. Noch ganz kurz, bitte. Okay. Also, ich fasse zusammen. Ich kaufe mir jetzt kein Eis, obwohl ich eines bräuchte, sondern kaufe mir stattdessen ein Fahrradschloss, obwohl ich keins brauche. Und wir stellen Frau Gremse damit eine Falle. Wahnsinn. Korrekt. 100 Punkte. Los. Tag. Kann ich dir helfen? Ja. Ich, interessiere mich sehr für Fahrradschlösser. Fahrradschlösser? Aha. Dann willst du dich nur umschauen. Wie? Nein. Ich möchte eins kaufen. Na, dann komm mal mit. Diese drei hier sind sehr sicher und trotzdem einigermaßen preiswert. Okay, ja, ich nehme das hier. Na, du bist ja entscheidungsfreudig. Naja, ich brauche es eben wirklich sehr dringend. Klößchen zahlte, spazierte aus dem Laden und schwang sich wie vereinbart auf sein Fahrrad. Tim, Karl und Gabi konnten von der anderen Straßenseite aus beobachten, dass Frau Gremse direkt nach Klößchen ihren Laden verließ, ein Komme-gleich-wieder-Schild an die Tür hing und hinter Klößchen herradelte. Klößchen, kannst du mich hören? Ja, hab die Kopfhörer im Ohr. Ich höre dich laut und deutlich. Hörst du mich auch? Ja, sehr gut sogar. Perfekt. Pass auf, Frau Gremse ist dir tatsächlich auf den Fersen. Okay. Ah ja. Ja, ich kann sie sehen. Wartet, ich biege mal ab. So. Und? Sie ist immer noch hinter mir her. Will sie herausfinden, wo ich wohne? Vielleicht ja. Oder sie wartet auf eine passende Gelegenheit. Werde ich ihr jetzt gleich bieten. Da vorne ist der Eisladen. Fünf Minuten später spazierte Klößchen mit einer Schoko-Eistüte aus dem Laden. Sein Fahrrad war noch da. Frau Gremse stand nicht weit davon entfernt. Klößchen entschied sich, sie anzusprechen. Guten Tag, Frau Gremse. Kann es sein, dass Sie mir folgen? Ich? Dir folgen? Nein. Aha. Ich meine, doch. Ich bin dir ehrlich gesagt gefolgt, weil du dein Wechselgeld vergessen hast. Hä? Du hast mir 100 Euro gegeben, das Schloss hat aber nur 95 gekostet. Und du hast die 5 Euro Wechselgeld liegen lassen. Tatsächlich? Na dann? Na dann? Na dann nehme ich gerne die 5 Euro zurück. Her damit! Ach so, na klar. Aber, ach wie doof. Jetzt habe ich den 5er doch tatsächlich im Laden liegen lassen. Ach, was sie nicht sagen. Also, ich habe das Gefühl, dass Sie mir irgendwas verheimlichen. Also schön. Du hast recht. Ich bin eine schlechte Schauspielerin. Allerdings, die goldene Himbeere geht an Sie. Die Sache ist die. Ich hatte Rückmeldungen von diversen Kunden bekommen, dass ihre Fahrräder gestohlen wurden, nachdem sie bei mir ein neues Schloss gekauft hatten. Mhm. Zum Teil schon bei ihrem ersten Halt nach dem Kauf. Was Sie nicht sagen. Ja, das kam mir komisch vor. Und ich habe die Schlösser im Laden kontrolliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass jemand heimlich die Ersatzschlüssel geklaut haben muss. Und zwar bei allen Schlössern. Ach. Ich habe die Schlösser aber dennoch nicht aus den Regalen genommen, weil ich herausfinden wollte, wer der Dieb ist. Ach so, verstehe. Sie wollten mir also folgen, sich auf die Lauer legen und dann den Dieb schnappen. Genau. Sie werden es nicht glauben. Aber genau das machen wir schon. Wir schnappen uns die Diebe. Wer ist wir? Na, TKKG. TKK. Was? TKKG. Wir sind eine sehr erfahrene und erfolgreiche Detektivbande. Und die Operation Fahrraddiebe, die läuft bereits. Ach, wirklich? Ja. Haben Sie denn einen Verdacht, der uns weiterhelfen könnte? Naja, es waren zuletzt immer wieder Jugendliche im Fahrradladen, die sich umgesehen haben, ohne was zu kaufen. Ah, jetzt muss ich Sie fragen. Können Sie sich an die Gesichter erinnern? Zumindest an eines, ja. Sehr gut, sehr gut. Könnten Sie bitte zum Polizeipräsidium gehen und ein Phantombild von dem Verdächtigen anfertigen lassen? Fragen Sie einfach nach Kommissar Glockner. Der kennt sich aus. Gut, das mache ich. Tut mir leid, dass ich dir gefolgt bin. Das Fahrradschloss nehme ich natürlich zurück. Es fehlt ja der Ersatzschlüssel. Nein, danke. Das behalte ich gerne. Wir brauchen es noch für die Operation Fahrraddiebe. Ich muss da mal los. Tschüss! Auf Wiedersehen! Klößchen schlang das Eis hinunter und schwang sich auf sein Fahrrad. Gleich würde die Arbeitsstunde im Internat beginnen. Alle Internatsschüler mussten daran teilnehmen und unter Aufsicht ihre Hausaufgaben erledigen. Immer wieder drehte sich Klößchen beim Fahren um. Im Trubel der Stadt war es schwer zu sagen, ob er einen Verfolger hatte oder nicht. Als er endlich die Landstraße, die zur Internatsschule führte, erreichte, konnte er auf jeden Fall niemanden sehen, der ihm folgte. Am frühen Abend trafen sich TKKG wieder vor der Schule. Klößchen schloss sein Rad vor dem Fahrradschuppen an einen Laternenpfahl und die vier legten sich hinter dem Schuppen auf die Lauer. Weil die Beobachtung lange dauern konnte, vertrieben sich TKKG die Zeit mit einem Kartenspiel. Okay. Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Okay. Gerne. Ich glaube, Klößchen hat die Juwelen gestohlen und er versteckt sich im verlassenen Bahnhof. Fang den Dieb. Mann! Ja. Jetzt hast du schon wieder gewonnen, ja. Karl. Ich spiele nicht mehr mit, ich esse jetzt Schokolade. Karl ist einfach zu schlau. Danke. Mal sehen, wie schlau unsere Diebe sind. Bisher sind sie uns nicht auf den Leim gegangen. Ja. Ich frage mich, ob sie Klößchen tatsächlich gefolgt sind. Du meinst, ich war vielleicht zu schnell für sie? Ja, bestimmt, Klößchen. So ambitioniert, wie du normalerweise Fahrrad fährst. Was machen wir eigentlich, wenn sie doch noch hier auftauchen? Na, dann lassen wir sie ihr Ding durchziehen und folgen ihnen. Dein GPS lotst uns dann zu ihrem Fahrradlager. Mhm. Genau. Diese Diebe sind zwar schlau, aber nicht so schlau wie TKKG. Jep. Allerdings wird es gleich dunkel und ich muss dringend zurück in die Stadt. Oh ja, ich auch. Meine Eltern machen sich sonst Sorgen. Kein Problem. Klößchen und ich müssen auch langsam rein. Falls sich das Fahrrad wegbewegt, wird Klößchens App Alarm schlagen. Genau. Technik sei Dank. Na dann, radeln wir los. Gabi, komm. Ja, gute Nacht, Tim und Klößchen. Nacht. Und haltet uns auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Im Adlernest, dem Internatszimmer von Tim und Klößchen, starrten die beiden noch 2 Stunden lang auf Klößchens Handy, aber die App schlug nicht an. Schließlich nickten sie ein. Fahrraddiebe müssen schnappen. Klößchen? Klößchen! Klößchen, aufwachen! Der rote Punkt bewegt sich! Oh Mensch, warum müssen Diebe immer zuschlagen, wenn normale Menschen schlafen? Na, warum wohl? Mal sehen, ob ich die Diebe von hier oben sehen kann. Nichts. Aber dein Fahrrad ist weg. Eindeutig! Echt jetzt? Verdammt! Nein, das ist doch gut! Die Diebe sind uns auf den Leim gegangen. Ach, klar. Ja, genial. Und jetzt? Sollen wir ihnen folgen? Ich glaube, das wird nichts. Draußen läuft schon die ganze Zeit die Aufsicht über den Flur. Wir kommen hier nicht weg. Mistkiste. Ah, Aber wir haben ja das GPS-Signal und können uns morgen nach der Schule in Ruhe um den Dieb kümmern. Stimmt. Ein Hoch auf die Technik. Und ich? Oh ja, ich kann jetzt gemütlich weiterschlafen. Ja, gute Nacht, Tim. Tim folgte dem rot blinkenden Punkt noch eine ganze Weile auf der digitalen Landkarte. Klößchens Fahrrad war auf dem Weg in die Millionenstadt und stoppte auf einer Brücke. Was TKKG dort erwarten würde, konnte Tim allerdings nicht ahnen. Am nächsten Tag, gleich nach der Schule, machten sich TKKG gespannt auf den Weg. Klößchen hatte sich das Fahrrad eines Mitschülers geliehen. Oh, Mann, jetzt wartet doch auf mich! Ich kann nicht so schnell. Dieser Drahtesel ist echt eine Zumutung. Okay, wir machen langsamer, Klößchen. Ja. Danke. Wir wissen ja, dass du mit deinem eigenen Fahrrad sonst immer vorne weg speedest. Haha, sehr witzig. Tu mal nicht so sportlich. Schon wieder Stau. Ja. Und wir düsen auf der Fahrradspur dran vorbei. Ja, wann werden die Menschen endlich kapieren, dass den Fahrrädern die Zukunft gehört? Genau. Wollen wir mal die Fakten zusammenfassen? Ja, also, ich habe den GPS-Punkt gestern Nacht noch eine Stunde lang verfolgt. Aha. Auf einer Brücke in der Millionenstadt blieb das Signal stehen. Und kurze Zeit später war es weg. Den genauen Weg des Fahrrads durch die Stadt hat die App nicht gespeichert? Leider nein. Ich ärgere mich auch, dass ich den Weg nicht auf dem Stadtplan mitgezeichnet habe. Dadurch könnten uns entscheidende Informationen durch die Lappen gegangen sein. Ja. Was machen wir eigentlich, wenn wir mein Fahrrad auf der Brücke finden? Zurückstehlen? Nee. Mein Vater meinte, man sollte das Fahrrad mit einem mitgebrachten Schloss sichern und dann die Polizei rufen. Oh. Da vorne kommt der Fluss. Wir sind gleich auf der Brücke. Oh. Ja. Na endlich. Okay, stopp. Genau an dieser Stelle verschwand das GPS-Signal. Aber hier ist kein Fahrrad. Weit und breit nicht. Leider nein. Was sagt uns das? Dass das Fahrrad in den Fluss geworfen wurde und das im Rücklicht verbaute GPS unter Wasser seinen Geist aufgegeben hat. Echt jetzt? Och nö. Dann haben die mein Fahrrad geklaut, um es in den Fluss zu werfen? Wie blöd sind die denn? Könnte sein, dass sie zuvor alle wertvollen Teile abmontiert haben. Das machen Diebe nämlich gerne. Die Einzelteile lassen sich übers Internet leicht verkaufen. Der Rahmen samt Rahmennummer hingegen könnte von der Polizei aufgespürt werden. So. War deine Rahmennummer polizeilich gemeldet, Klößchen? Na klar, haben meine Eltern mir geraten. Tja, dann sind wir jetzt wohl am Ende unserer Verfolgungsjagd angelangt. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Jetzt ist mein Fahrrad weg und die Einzelteile werden im Internet vertickt. War echt eine tolle Idee von euch, danke. Ach, Mist, sorry, Klößchen. Ich war mir so sicher, dass da nichts schiefgehen kann. Mhm, toll. Wenn ich den Weg des GPS-Punktes mitgezeichnet hätte, wüssten wir wenigstens, auf welcher Route das Versteck der Diebe liegt. Schon gut, Tim. Hätte ich ja auch machen können, sorry. Aber ich habe geschlafen. Mach dir keinen Kopf. Ich glaube, es ist an der Zeit, meinen Vater einzuweihen. Ja, das ist eine gute Idee, Gabi. Hallo, Gabi. Hallo, Papi. Ich habe auf Lautsprecher geschaltet. Aha. Guten Tag. Hallo, Herr Kommissar. Ach, hallo, hallo, ihr alle. Was gibt's? Habt ihr mal wieder einen Verbrecher geschnappt? Nee, leider nicht. Wir wollten die Fahrraddiebe schnappen und haben uns eine Falle ausgedacht. Leider sind wir jetzt in einer Sackgasse und... Ja. Naja, haben Klößchens Fahrrad verzockt. Ja. Wie jetzt? Klößchens Fahrrad ist auch weg? Total doof. Hast du denn was rausgefunden? Kinder, Kinder, wieso weiht ihr mich denn da nicht ein? Tja, also ich habe mit meinen Kollegen gesprochen, die auf Fahrraddiebstähle spezialisiert sind. Angeblich treibt eine raffinierte Diebesbande seit Wochen ihr Unwesen in der Stadt. Oh. Ach, wirklich? Ja, sie arbeiten mit ausgefuchsten Tricks, täuschen beispielsweise Fahrradunfälle vor und stehlen dann die Fahrräder der Helfenden, wenn diese gerade unaufmerksam sind. Was? Das ist ja mies. Mega mies. Ja, das kann man wohl sagen. Und es funktioniert ganz ohne Schlossknacken. Tja, die Bande hat sich wohl noch einen weiteren Trick einfallen lassen, wie Fahrradstehlen ohne Schlossknacken funktioniert. Wisst ihr sonst noch was über die Bande? Nicht viel. Es handelt sich vermutlich um 3 Personen um die 16 Jahre. Was? Meine Kolleginnen und Kollegen nennen sie die fiesen 3. Was? Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Oh, ja? Echt? Morgen Vormittag kommt endlich Frau Gremse aus dem Fahrradladen zu uns. Dann wird ein Phantombild des Jugendlichen angefertigt, den sie in ihrem Laden beobachtet hat. Okay, das klingt gut. Ja. Ja. Ja, das ist zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer. Okay, ich muss jetzt auflegen. Auf mich wartet eine Vernehmung. Ciao. Tschüss, macht's gut. Tja. Die fiesen 3. Ja. Das passt ja. Wenigstens ist Frau Gremse meinem Rat gefolgt und lässt nun endlich das Phantombild zeichnen. Ja, aber ob das was bringt? Stumm starrten TKKG ins Wasser unter ihnen. Als... Hey, ihr da. Sucht ihr was da unten? Naja, nicht direkt. Mein Fahrrad wurde geklaut. Und was nicht verwertbar war, liegt jetzt auf dem Grund dieses Flusses. Ruhe in Frieden, Drahtesel. Echt jetzt? Mir wurde auch mein Fahrrad geklaut. Was? Tatsächlich? Ja. Das war echt eine fiese Nummer. Ach. Sie haben einen Fahrradunfall vorgetäuscht. Ach. Was? Ich habe angehalten, bin von meinem Rad gestiegen und wollte helfen. Und es stellte sich heraus, dass die verunglückte Person nicht verletzt war. Die ist schließlich wieder aufgestiegen und weitergefahren. Was? Gibt's doch nicht. Und als du zu deinem Fahrrad gehen wolltest, war es weg. Genau. Woher weißt du das? Ist ein gemeiner Trick einer Fahrradbande. Ja. Die Polizei nennt sie die fiesen 3 und ist ihnen schon auf den Fersen. Die Polizei? Da mache ich mir keine Hoffnungen. Hast du denn Anzeige erstattet? Das schon, aber was sollen die schon ausrichten? Bei Fahrraddiebstählen leider oft nicht viel. Wie nennt die Polizei die Bande? Die fiesen 3? Ja. Ja. Ja, uns haben sie auch schon abgezogen. Hm. 2-mal. Hm. Aber wir versprechen dir, die fiesen 3 haben sich mit den Falschen angelegt. Ja. TKKG werden sie schnappen. Genau. TKKG? Ja, TKKG, das sind wir. Tim. Hey. Karl. Hallo. Klößchen. Hi. Und ich, Gabi. Und wie heißt du? Ich heiße Nele. Okay, Nele. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir alles dran setzen werden, den fiesen 3 das Handwerk zu legen. Genau. Die fiesen 3 sind vielleicht schlau, aber TKKG sind schlauer. Genau. Das klingt super. Schnappt sie euch, TKKG. Gerne. Am nächsten Morgen ging Karl wie gewohnt durch den Garten seiner Eltern zu seinem Fahrrad, um gemeinsam mit Gabi zur Schule zu fahren. Aber als er sich auf sein Rad schwingen wollte, traute er seinen Augen kaum. Oh, das gibt's doch nicht. Sein Fahrrad war komplett zerstört. Oh nein. Die Speichen zerschnitten. Mein Fahrrad. Der Rahmen zerkratzt. Daneben lag ein Zettel. Hä? Karl las ihn und erstarrte. Gleich nach der Schule fanden sich TKKG im Polizeipräsidium ein und berichteten Kommissar Glockner von dem Vorfall in Karlsgarten. Die Reifenspuren zeigen, dass es sich um die gleichen Täter handelt wie bei Gabi. Ja. Sehen Sie, Herr Glockner? Ja. Zoom doch mal bitte in das Foto rein, Tim. Aha. Mhm. Ja, ja. Eindeutig die Schnittspuren eines Bolzenschneiders. Ein Werkzeug. Damit arbeitet man geräuscharm und doch kraftvoll. Das passt zu der Nachricht, die Sie hinterlassen haben. Seht mal. Oh. Ah, danke. Rohe Gewalt ist eigentlich nicht unser Stil. Denn wir benutzen lieber unsere Köpfchen. Aber ihr habt es nicht anders gewollt. Hm? Spielt lieber wieder Karten und fangt dort eure Diebe. Die fiesen 3. Was? Also wirklich? Mhm. Was meinen Sie mit spielt lieber wieder Karten? Wir hatten den Dieben ja diese Falle mit meinem Fahrrad gestellt und lagen versteckt auf der Lauer hinter dem Fahrradschuppen. Um uns die Zeit zu verkürzen, haben wir dieses Kartenspiel gespielt. Fang den Dieb. Mhm. Das heißt, die fiesen 3 haben euch dabei beobachtet, wie ihr darauf gewartet habt, dass sie auftauchen? Ja, leider muss das so gewesen sein. Ja, in der Tat. Die entscheidende Frage ist jetzt, woher wussten die fiesen drei überhaupt, wo Karl wohnt? Naja, sie könnten mir an jenem Abend gefolgt sein, als ich nach Hause geradelt bin. Nein, die haben sich doch im Schulpark versteckt und dann Klößchens Fahrrad geklaut. Ja, stimmt. Sie könnten sich aufgeteilt haben. Ja, aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Hm? Nele. Nele? Wer ist Nele? Wir haben Nele auf der Brücke kennengelernt, wo Klößchens GPS-Sender zuletzt aktiv war. Aber willst du damit sagen, dass Nele zu den fiesen drei gehört, Tin? Vielleicht. Oh, Nele hat doch behauptet, dass sie selbst Opfer der fiesen drei war. Ja. Herr Glockner, können Sie bitte nachprüfen, ob eine Nele kürzlich Anzeige wegen Fahrraddiebstahls erstattet hat? Gute Idee. Ja, das kann ich machen. Moment. Gleich habe ich's. Sortiere nach Vorname. Und? Also, Nein. Im letzten Jahr hat hier in der Stadt keine Person mit dem Vornamen Nele eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahls erstattet. Ausgeschlossen. Ich finde nichts. Boah, dann hat sie uns angelogen. Anscheinend. Das heißt, die fiesen drei haben uns bei der Brücke aufgelauert, weil sie wussten, dass wir dort Klößchens Fahrrad suchen würden. Wegen des GPS-Signals. Und von dem GPS wussten sie, weil sie uns hinter dem Fahrradschuppen belauscht haben. Sie müssen sich über den Schulhof angeschlichen und uns dann auf unserem Spähposten entdeckt haben. Ja. Sie haben bestimmt gehört, wie wir gesagt haben, dass diese Diebe zwar schlau sind, aber nicht so schlau wie TKKG. Ja. Und das hat sie vermutlich angestachelt. Sie wollten uns beweisen, dass sie schlauer sind als wir. Also haben sie uns zur Brücke gelenkt, uns dort in die Irre geführt und sind dann Karl nach Hause gefolgt. Und haben Karls Fahrrad zerstört. Gemeinheit. Ja. Also, das klingt ziemlich wild. Aber TKKG werden nicht klein beigeben. Nein. Nee. Das Duell ist noch lange nicht zu Ende. Es hat gerade erst angefangen. Genau. Vorsicht, Kinder. Bitte nicht zu hitzköpfig. Ich will nicht, dass ihr euch von den fiesen drei provozieren lasst, hört ihr? Ja, Papi. Wir werden dich immer auf dem Laufenden halten. Versprochen. Na, das ist ja wohl das Mindeste. Eine Frage habe ich noch. Ja? Konntest du sehen, wie dir die fiesen drei gefolgt sind? Ich? Nein. Nein, ich meinte Klößchen. Du hast dich doch auf dem Weg zur Internatsschule immer wieder umgesehen und niemanden hinter dir entdeckt, stimmt's? Ganz genau. Woher wussten sie also, dass sie Klößchens Fahrrad bei der Internatsschule finden würden? Ja. Gute Frage, Herr Kommissar. Ich hab's. Na klar. Hä? Sie sind Klößchen bis zum Stadtrand gefolgt. Bis dahin geht das ja noch recht unauffällig. Mhm. Stimmt. Und als Klößchen dann auf der Landstraße war, wussten sie automatisch, was sein Ziel war. Das Internat. Weil die Landstraße da endet. Das ergibt Sinn. Oh, hier kommt gerade die E-Mail mit dem Phantombild von Frau Gremse rein. Moment mal. Das darf doch nicht wahr sein. Kennen Sie die Person? Oh ja. Zeig her, Papi. Wir wollen es auch sehen. Ja. Da. Schaut euch das an. Das bist ja du, Tim. Ja, eindeutig. Oh. So was. Mit hängenden Köpfen stolperten TKKG aus dem Präsidium. Die Enttäuschung war ihnen in die Gesichter geschrieben. Waren die fiesen drei doch schlauer als sie? Tja, dumm gelaufen. Frau Gremse musste mich ja für ein Mitglied der Fahrraddiebe halten. Ich war ja wirklich nur zum Ausspähen im Laden. Das kam mir natürlich verdächtig vor. Und jetzt? Wir haben nichts mehr gegen diese fiesen drei in der Hand. Und wurden von ihnen komplett an der Nase herumgeführt. Ja. Aber wir sind TKKG. Wir geben nicht auf. Wir sind schlauer als die. Schon vergessen? Ja, schon. Aber was sollen wir jetzt machen? Na, wir gehen zurück an den Anfang. Zum Fahrradladen von Frau Gremse. Okay. Was machen wir dort? Na, überleg doch mal. Ja. Die fiesen drei müssen irgendwo einen Beobachtungsposten haben, um den Fahrradladen im Auge zu behalten. Sonst würden sie ja nicht mitkriegen, wenn jemand ein Fahrradschloss kauft, zu dem sie den Zweitschlüssel besitzen. Stimmt. Hey, gegenüber vom Laden ist doch der Jugendtreff. Das wäre doch ein guter Spähposten. Aha. Ja, gute Idee, Gabi. Los, ab auf die Fahrräder. Haha. Oh, entschuldige, du hast ja gar keins mehr. Ja, und ich habe nur diese Leihgurke hier. Und ich die Klappermühle von meiner Mutter. Wisst ihr was? Was? Ich leih mir einfach auch ein Rad. Und dann zeigen wir es den fiesen drei. Ja! Ja! Ja. Als TKKG ihre Fahrräder vor dem Jugendtreff anschlossen, herrschte drinnen wilde Aufregung. Die Junior-Detektive stürmten hinein. So. Hier, leg den kalten Lappen drauf, das hilft. Gleich wird's besser. War das klar bei euch? Was ist denn passiert? Hallo. Hallo. Drei Jugendliche sind gerade davongestürmt und haben dabei Lotta brutal zur Seite gestoßen. Mein Knöchel ist bestimmt verstaucht. Oh. Wer waren die drei? Keine Ahnung, aber die hängen öfter hier ab. Sitzen immer da drüben am Fenster. Mit perfektem Blick auf den Fahrradladen. Wo sind sie denn hin? Hinten zu den Toiletten und dann über das Flurfenster in den Hof. Verlassen die immer auf diesem Weg den Jugendtreff? Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist. Sie waren wie von einer Tarantel gestochen. Oh, klar. Die haben uns kommen sehen und hatten Schiss, dass wir diese Nele wiedererkennen. Los, hinterher! Ja! Los, kommt! Hier geht's lang! Durchs Fenster! Warte! Ich helf dir mit Oskar, Gabi! Hier im Hof ist niemand mehr. Die sind längst weg. Völlig umsonst, diese übertriebene Sportlichkeit. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Energie. So, jemand von euch Schokolade? Nee. Ich glaube, Oskar hat eine Spur. Oh, er will zu den großen Müllcontainern. Irgendwo dahinter müssen sie sich verstecken. Los, schleichen wir hin. Ja. Langsam. Drei Mopeds, eines davon mit kleinem Anhänger, rasten auf TKKG zu und bremsten knapp vor ihnen scharf ab. Die fiesen drei! Die drei Fahrer trugen allesamt Motorradhelme mit Vollvisier. Ganz genau. Und ihr seid die gescheiterten vier. Hey! Hört zu, wenn ihr nicht aufhört, uns nachzuspionieren, dann ist bald Schluss mit lustig, verstanden? Genau, hört auf zu schnüffeln, kapiert? Mit uns ist nämlich nicht zu spaßen, ihr Loser. Was glauben die eigentlich, wer die sind? Hat jemand ein Kennzeichen erkannt? Fehlanzeige. Sie haben Socken drüber gezogen. Reno. Alles in Ordnung? Was ist denn hier los? Diese fiesen drei sind Fahrraddiebe. Die Polizei sucht sie. Echt jetzt? Ja. Kennst du die? Nein. Aber es sind zwei Jungs und ein Mädchen. Die waren in letzter Zeit öfter hier. Aha. Der eine ist aber immer ziemlich schnell abgehauen. Klar. Um den Käufer des Fahrradschlosses zu verfolgen. Gibt es irgendetwas, das du uns über sie erzählen kannst? Hast du mal was beobachtet oder was aufgeschnappt? Nein. Die haben immer total auf geheimnisvoll gemacht. Ja. Moment, doch. Einmal, als der eine wieder rausgestürmt ist, hat das Mädchen ihm hinterhergerufen, bis gleich im Kessel. Kessel? Ja. Kessel? Kessel, das könnte ihr Versteck sein. Was fällt uns dazu ein? Es gibt das Kesselviertel am Stadtrand. Ja, das ist ein abgelegenes Gelände voller verlassener Gebäude. Genau. Ein ideales Versteck für so eine Abzockergang. Lasst uns das direkt mal auschecken. Okay, aber vorher rufe ich Papi an. Versprochen ist versprochen. Ja. Kurze Zeit später schlichen TKKG gemeinsam mit Kommissar Glockner durchs Kesselviertel am Rande der Millionenstadt. Früher war diese Gegend für ihre Industrie bekannt, heute war sie verlassen und die Gebäude halb verfallen. Ziemlich unheimlich hier. Und ihr seid euch sicher, dass die fiesen drei hier ihr Versteck haben? Nein, sicher nicht, aber es wäre naheliegend. Ja, wir irren jetzt schon eine halbe Stunde hier rum. So kommen wir nicht weiter. Ich lasse Oskar von der Leine. Sehr gut. Er kennt ja jetzt den fiesen Geruch. Mhm. Na los, Oskar. Such. Ich glaube, er hat schon was erschnüffelt. Ja, sieht so aus. Was will er bei dem verlassenen Schlachthaus? Keine Ahnung. Ihr bleibt hinter mir, verstanden? Alles klar. Sicht. Seht euch das an. Oh, das Geheimversteck der fiesen Drei. Wow. Alles voller halb zerlegter Fahrräder. Da oben an den alten Schlachterhaken hängen auch welche. Da hängt meins. Und da deins, Knöschen. Allerdings ohne Rücklicht. Unglaublich. Was für ein Glück. Also haben sie es doch nicht versenkt. Das war nur eine Finte. Sie haben nur das GPS-Rücklicht abgenommen und verkauft. Dafür gibt's am meisten Kohle. Ja, ja, aber leider sind die fiesen Drei wohl ausgeflogen. Ja. Schaut mal, die Räder an den Haken baumeln ganz leicht hin und her. Ja, stimmt, Gabi. Sie haben uns vermutlich kommen sehen und sind hinten raus geflüchtet. Und hier liegt noch ein Zettel. Da steht was drauf. Das Duell der Schlauen habt ihr so gut wie verloren. Als Trostpreis gibt es mehr Hater für euch. Was? Es dämmerte bereits, als sich Tim, Karl, Gabi und Klößchen am Abend nochmal zu einer Teambesprechung auf dem Schulhof trafen. Ich habe jetzt alle Orte, wo die fiesen Drei zugeschlagen haben, auf dem Stadtplan eingezeichnet. Und natürlich ihr Versteck im Kesselviertel. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt ziemlich sauer auf uns sind. Ganz bestimmt. Immerhin hat die Polizei ihr gesamtes Diebesgut beschlagnahmt und damit ihre Arbeit der ganzen letzten Woche zunichte gemacht. Aber was haben sie jetzt wohl vor? Huch! Die GPS-Tracking-App hat sich zurückgemeldet. Sie haben deinen Sender wieder aktiviert. Aber warum? Der rote Punkt bewegt sich wie im Zickzack quer durch die Stadt. Ha! Diesmal werde ich ihren zurückgelegten Weg auf dem Stadtplan mitzeichnen. Gabi, gib mir mal bitte den Stift. Hier. Geschlagene 15 Minuten lang folgten TKKG dem roten Punkt und Tim zeichnete den Weg auf dem Stadtplan mit. Plötzlich endete das Signal. Jetzt ist es aus. Sie haben den GPS-Sender deaktiviert. Und jetzt schaut euch das an. Oh, Sie haben mit Ihrem Weg etwas geschrieben. Oh, R-A-C-H-E. Rache. Sie haben Rache in den Stadtplan geschrieben. Oh, Sie wollen sich an uns rächen, weil wir die Polizei zu Ihrem Geheimversteck geführt haben. Oh. Und weil Sie uns 0,0 ernst nehmen, kündigen Sie Ihre Rache sogar noch an. Oh, was? Die große Frage ist jetzt, was haben Sie vor? Na, Sie kommen hierher. Wie kommst du denn da drauf? Weil das Signal bei der Landstraße, die zum Internat führt, geendet hat. Sie sind vermutlich in wenigen Minuten hier. Oh. Aber was wollen Sie denn hier? Gabis und Klößchens Fahrräder haben Sie schon. Meins haben Sie zerstört. Ja. Sie könnten es auf dein Rad abgesehen haben, Tim. Nee. Ich glaube, die wollen sich alle Fahrräder aus dem Internatsschuppen schnappen. Damit all unsere Mitschüler uns hassen. Boah. Oh nein. Erinnert euch doch an ihre Nachricht. Als Trostpreis gibt es mehr Hater für euch. Ja. Oder sie wollen sie zerstören. Wie meines. Ich denke, der Fahrradschuppen könnte wirklich das Ziel sein. Nein, Oskar, es ist zu spät, um Papi dazu zu holen. Sie sind vermutlich gleich hier. Aber wir werden vorbereitet sein. Ja. Die fiesen Drei ahnen nicht, dass wir wissen, dass sie gleich hier auftauchen werden. Karl? Hä? Du gehst vor der Schulhofmauer auf Überwachungsposten. Und wir drei werden ihnen eine Falle stellen. Geht klar. Es war fast dunkel auf dem Schulhof. Tim, Gabi und Klößchen hatten sich im Papiermüllcontainer gleich neben dem Fahrradschuppen versteckt. Voll eng und eklig hier drin. Ach, jetzt stell dich nicht so an. Ist doch nur Papier. Karl ruft an. Karl? Es geht los. Drei Mopeds haben am Haupttor gehalten. Oh. Die fiesen drei sind über die Mauer gesprungen und schleichen jetzt über den Schulhof in eure Richtung. Alles klar, Karl. Wir werden auf sie warten. Wir heben vorsichtig den Deckel an. Los! Ja. Da! Ich sehe sie. Sie schleichen über den Schulhof. Ja! Sie suchen alles ab. Deckel zu! Seht euch genau um. Wir müssen sicher gehen, dass wir alleine sind. Hier ist nichts. Nee, ich würde sagen... Die Luft ist rein. Dann steht unserem Rachefeldzug nichts mehr im Wege. Die vier Pappnasen werden Augen machen morgen früh. Ja. Und alle werden sie hassen. Denn wir werden alle wissen lassen, wem sie das zu verdanken haben. Taschenlampen an und los. Wir haben 5 Minuten. Länger dürfen wir nicht brauchen. Das reicht. Oh, das war knapp. Ja. Ich guck noch mal kurz nach draußen. Sie haben eine Brechstange dabei. Jetzt komm. Nochmal. Und geschafft. Los, rein da. Sie haben die Tür zum Fahrradschuppen aufgebrochen. Das wird der Hausmeister gar nicht gut finden. Aber wir schon. Denn genau dort wollten wir sie ja haben. Da bin ich wieder, Leute. Sehr gut, Karl. Okay, raus aus dem Container und los. Aber leise. Endlich. Ich helfe euch. Danke, Karl. Aua. So. TKKG schlichen zum Fahrradschuppen. Drinnen waren die fiesen drei mit dem Bolzenschneider dabei, alles zu verwüsten, was ihnen in die Finger kam. Sie zerschnitten Speichen und zerstachen Reifen. Kein Rad blieb verschont. Das gibt's doch nicht. Die fiesen drei. Ja, sie machen ihrem Namen alle Ehre. Allerdings wissen sie nicht, dass sie in der Falle sitzen. Los, wir schieben den Papiercontainer vor die Schuppentür. Ja. Klößchen, du passt auf, dass sie nicht abhauen. Alles klar. Gut. Ich muss zusammen. Stückchen. Was ist denn schwer? Strengt euch an. Was ist das? Das ist das Geräusch der Falle, wenn sie zuschnappt. Schönen guten Abend, ihr fiesen Dumpfbacken. Los, jetzt schnell! Schieb den Container vor die Tür! Mit vereinten Kräften schoben die Junior-Detektive den Papiercontainer das letzte Stück, bis er direkt vor der Fahrradschuppentür stand. Jetzt saßen die fiesen drei in der Falle. Ja, die sitzen fest! Das hätten wir! Ja. Erst wenn die Polizei da ist. Chillt doch so lange noch eine Runde, oder? Fangt schon mal an, die Fahrräder zu reparieren. Genau, der war gut. So, die fiesen Fahrraddiebe hätten wir geschnappt. Und damit ist das Duell der Schlauen ja wohl eindeutig entschieden. Gewonnen haben natürlich... TKKG! Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Das war ein Hörspiel von Europa. Mit den Sprecherinnen und Sprechern Sebastian Fitzner, Felix Strüven, Julian Greis, Lisa Ohm, Peter Kämpfe, Michael Bideller, Julia Völster, Josephine Marz, Alexander Merbeth, Barbara Krabbe, Nadine Wöps, Nils Rieke und Toini Runke. Buch Martin Hofstetter nach Motiven von Stefan Wolf. Regie Frank Gustavus. Produktion Superhero Audio. Schnitt, Sounddesign und Mischung Alexander Ries. Redaktion Eva Dobel. Geräusche Superhero Audio. Musik Matthias Kloppe. Cover-Illustration Comic-Con SL. Rahmendesign und Gestaltung KB und B. Weitere Infos unter play-europa.de.